1, 2, 3, 4, 5. Radio Contrabanda FM 91.4. Radio Libre de Barcelona. Niemandsland. Contrabanda FM 91.4. In Barcelona. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Podcast www.niemandsland.contrabanda.org. Niemandsland. Niemandsland. Sexy macht er sie. Hier beginnt ein neues Niemandsland. Es ist Herbst, Montag, der 30. September 2024. Die Temperaturen hier im Zentrum von Barcelona sind immer noch mild, fast sommerlich. Und an der Technik und verantwortlich für die Inhalte bin ich. Mein Name ist Detlef Jaskatz, ich begrüße Sie. Barcelona, Fun City Blues. Der Blues geht weiter, the blues goes on. Der Weg zum Radio führt mich heute über die Plaza Catalunya. Es ist Mittag, 12 Uhr. Vor dem Kaufhaus Corte Inglés bleibe ich stehen und betrachte eine Weile das Panorama. Da ist direkt gegenüber vor einem der Eingänge die Bank, auf der am vergangenen Freitag stundenlang eine tote Frau gelegen hatte, während die fröhlich bunte Touristenschar direkt neben ihr an der Bushaltestelle in den doppelstöckigen Touristenbus mit dem offenen Dach zur Rundfahrt einstieg. Alle 15 Minuten ein Bus. Wenn man rechnet, dass in 4 Stunden ca. 900 Touristen plus Passanten an der Leiche vorbeidefiliert waren, dann kann einem schon etwas bange werden. Bange um unsere Gesellschaft, bange um unsere Zivilisation. Schließlich, nach 4 Stunden, ist einem Angestellten der Busgesellschaft die seltsame Beinstellung des liegenden Körpers aufgefallen. Eine Ambulanz wurde gerufen, Polizei kam und tatsächlich, da lag eine Frau und diese Frau war tot. Über 4 Stunden hatte sie da gelegen. Angeblich eine Sin Techo, eine Obdachlose. Barcelona, Fun City Blues, anonyme Massen. Achtlos strömten sie vorbei. An den Kiosken auf der Rambla sieht man immer weniger Zeitungen. Dafür quellen einem überall die grellen, geschmacklosen Plastiksouvenirs made in China entgegen. Ich trinke einen Cortado-Kaffee in einem 365-Coffee-Shop, also wirklich Kaffee, und blättere die Vanguardia durch, die dort ausliegt. Überall wird von den Bombardierungen im Libanon berichtet, die Feuerbälle über den Wohngebieten, hervorgerufen durch die 1000 Tonnen Bunker brechenden Bomben, sehen fast malerisch aus, die Toten verdampfen buchstäblich. Alle Westmedien erklären uns den Standpunkt Netanyahus. Es geht ja gegen die Terrormiliz, sagen sie. Und der wackere kleine Halbfaschist Zelensky kämpft ja auch so tapfer gegen das kriminelle Putin-Regime, sagen sie. Zelenskys Standpunkt wird überall erklärt. Und Joe Biden? Dem sind bei Netanyahu natürlich die Hände gebunden. Die USA können nichts machen, immer wieder nur zum Frieden aufrufen. Sie können ihren Schlechter nicht zurückrufen. Dafür gibt es jede Menge Krokodilstränen in den Medien von diesen Herrschaften. Und Zelensky wird bald die Atombombe von seinen Westfreunden fordern. Das wird dann sein endgültiger Siegesplan sein. Barcelona, Fun City Blues. Dabei sehen die Menschen hier im Zentrum heute alle so fröhlich aus. Weltkrieg, ach, die haben das jetzt schon so oft angekündigt, das glaubt doch keiner mehr. Der Weltkrieg wird doch jede Woche immer wieder vertagt und verschoben, neu ausgerufen und dann wieder verschoben. Die Rüstungsmafia muss doch noch ein paar Jahre gute Umsätze machen. Barcelona, Fun City. Kein Wort von den Demonstrationen und Protesten gegen den Libanon-Krieg zum Beispiel oder von den Protesten beim Immobilienkongress letzte Woche in den Medien. Dafür können wir jetzt ein Foto aus den 80ern sehen, worauf der korrupte König mit irgendeiner Kurtisane knutscht. Ich gehe die Carrer San Pau entlang, immer weiter geradeaus. Am Ende ist das Radio in der Carrer Reina Amalia. Dabei denke ich an den heutigen Spruch auf meinem Abrisskalender der Hardenberg-Chronik-Geschichte. Der Satz stammt von Marcus Tullius Cicero, der vor über 2000 Jahren feststellte: Ich mahne unablässig zum Frieden. Dieser, auch ein Ungerechter, ist besser als der gerechteste Krieg. Marcus Tullius Cicero. In diesem Sinne protestieren wir für den Frieden und wenn er trotzdem gerecht sein soll, dann finden wir das auch nicht falsch. Niemandsland zwischen allen Fronten im ewigen Krieg, den die Menschheit ohne Unterlass gegen sich selbst führt. Nach mehr Soldaten, Obristen, Frauen, schreien und krähen mit euch. Marsch, marsch nach Flandern, es sollen dorthin sterben gehen. Die anderen, die anderen, die anderen. Es sollen dorthin sterben gehen. Die anderen, die anderen, die anderen. Todespein der anderen Schwand in Urlaubstag und Nächten. Ihr liebt nicht euer Vaterland. Ihr hängt an Vorzugsrechten. Das Hamster schickt und schwatzt so nett bei braun gebrannten Zandern. Die 20 Gramm vom Pflanzenfeld. Den anderen, den anderen, den anderen. Die 20 Gramm vom Pflanzenfett, den anderen, den anderen, den anderen. Die Zeit ist aus, die anderen stehen und recken ihre Glieder, so lang geduckt und nunmehr sehen sie sich als Menschen wieder. Der Friede kommt und ist er hier. Dann kommt das Heimwärtswandern. Die Zeit ist aus, jetzt kommen wir. Die anderen, die anderen, die anderen. Eure Zeit ist aus, jetzt kommen wir. Die anderen, die anderen, die anderen. Eure Zeit ist aus, jetzt kommen wir. Die anderen, die anderen, die anderen. Herbst im Niemandsland. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Ja, im Libanon sind durch die massiven israelischen Luftangriffe bisher zehntausende Menschen vertrieben worden. 27.000 von ihnen suchten Zuflucht in rund 250 Notunterkünften. Das teilte die libanesische Regierung mit. Seitdem seien auch Hilfsgüter, Hygieneartikel und Mahlzeiten für etwa 20.000 Menschen verteilt worden. Ausgelöst wurde die Flüchtlingswelle durch die Eskalation zwischen dem israelischen Militär und der pro-iranischen Hezbollah-Miliz, die seit Monaten aus dem Libanon Israel mit Raketen und anderen Geschossen angreift. In Beirut wurde bei den vergangenen Luftangriffen Israels ein weiterer hochrangiger Kommandeur der Hezbollah getötet. Das ist inzwischen auch offiziell bestätigt. Max Helmers ist für uns weiterhin in Tel Aviv. Max, guten Morgen. Also wieder gab es ja Angriffe von beiden Seiten in der vergangenen Nacht, auch bei dir in Tel Aviv. Da kam es besser an. Wie würdest du die Situation momentan einschätzen? Wenn er es schafft, all die Gesprächspartner, mit denen er es heute und in den nächsten Tagen noch auf seiner USA-Reise zu tun hat, davon zu überzeugen, dass Langstreckenwaffen oder der Einsatz von Langstreckenwaffen für die Ukraine aus Westlieferung gestattet wird, dass man damit eben tief ins russische Hinterland sozusagen sich Waffensysteme und Munitionslieferungen geht, auch finanzielle Unterstützung gibt es, aber eben für die Ukraine in diesem. ממשיכים לתקוף, ממשיכים לפגוע בהם בכל מקום, כי המטרה היא מטרה מאוד ברורה להחזיר תושבי הצפון. Word broke late today that the House GOP is launching its own investigation into the Zelensky trip and whether the use of U.S. government aircraft to fly him from New York what appeared to be a political event in any way violates U.S. law. Joining me now are Congressman Eli Crane from Arizona and Lance Gooden from Texas. Congressman Gooden, you're behind this investigation. What can you tell us? Well, I can tell you that my colleagues and I have a lot of questions. How much taxpayer funds were spent on this C-17 that brought the president over? Why were Secret Service agents that seemed to be underwhelming in their security of Donald Trump posted up in Pennsylvania? Why were no Republicans invited to this event? And just exactly how bad is President Zelensky's judgment to be making this appearance and upsetting half of the American populace? Why is it that he would criticize Donald Trump, who has a very good chance of being commander-in-chief in just a few months, as you said, this terrible judgment? And what I want to know is, why is he not on his knees thanking Americans, Republicans and Democrats, for the sacrifices they've made for his nation? And how dare he come into our nation and opine on any election, much less the presidential race? Yeah, as he's saying, he's not doing that, which is precisely what he's doing. He did have some perfunctory thanks to Americans and legislators in both parties, so he did do that. But Congressman Crane, it looks like Zelensky got everything he wanted. The U.S. is sending an additional $375 million in military aid to Ukraine, including medium-range cluster bombs. Now, this is at the same time as Zelensky insisting that U.S. weapons should be able to be used deeper inside Russian territory. What's the danger here? Hey, Laura, thanks for having me on. I think you nailed it in your opening when you talked about what this really means. And what this really means, as far as I'm concerned, if Americans elect Vice President Kamala Harris to be the commander-in-chief, you're going to see more chaos around the world. As far as Zelensky campaigning for Vice President Harris, I think it's great. I hope they put him on that C-17, fly him all over the country into every battleground state, just to show Video the American people how tone-deaf they are. Glaubst du, Lukaschenko weiß etwas, was wir noch nicht wissen, und will darauf vorbereitet sein? Schreibt es unten in den Kommentaren. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Die Ankündigung des russischen Präsidenten Alexander Lukaschenko, dass er seine Generäle angewiesen hat, das Land auf einen möglichen Krieg vorzubereiten, sorgt weltweit für Aufsehen und wirft viele Fragen über die künftige geopolitische Lage in Osteuropa auf. Diese Entscheidung kommt inmitten zunehmender Spannungen zwischen Belarus, seinen westlichen Nachbarn und der NATO, aber auch im Zusammenhang mit dem andauernden Krieg in der Ukraine. Schreibt es unten in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Die die Ankündigung des russischen Präsidenten Alexander Lukaschenko. Groß angelegte Angriffe in der KK-Region und darüber hinaus. Die schiere Intensität dieser Kämpfe und die Konsequenzen der Überdehnung der Ukraine haben zu einer der bedeutendsten militärischen Katastrophen dieses Konflikts geführt. Lass uns zunächst die erschreckenden Verluste an Militärfahrzeugen betrachten. Die Zerstörung von Militärfahrzeugen in den letzten 42 Stunden ist nichts weniger als katastrophal. Gestern verloren die ukrainischen Streitkräfte 33 schwere Kampffahrzeuge. Und es ist wichtig zu verstehen, wie entscheidend diese Verluste sind. Diese Fahrzeuge repräsentieren hauptsächlich den Kern der mechanisierten Einheiten der Ukraine, die sowohl offensive als auch defensive Fähigkeiten auf dem Schlachtfeld bieten. Ohne sie sind die ukrainischen Streitkräfte anfällig für Bodenangriffe und Artilleriebeschuss. Der Verlust von 27 FES in der KK-Region allein stellt einen kritischen Schlag für ihre Fähigkeit dar, irgendeine Gegenoffensive zu starten. Aber lass uns nicht vergessen, vor 2 Tagen sahen die ukrainischen Streitkräfte 22 Fahrzeuge zerstört, was die Gesamtzahl in nur 2 Tagen auf nahezu 60 Fahrzeuge bringt. Um das ins rechte Licht zu rücken, den Verlust von 60 gepanzerten Fahrzeugen zu erleiden, ist gleichbedeutend mit dem Auslöschen von nahezu 2 gesamten Bataillonen mechanisierter Infanterie in weniger als 2 Tagen. Solche Verluste würden jede Militärmacht lahmlegen, aber für die Ukraine, die stark auf diese mechanisierten Einheiten für ihre Gegenangriffe angewiesen ist, ist es nichts weniger als eine Katastrophe. Dies sind nicht nur irgendwelche Fahrzeuge, dies sind I-4s, die mit Panzerabwehrraketen, 30mm Kanonen und explosiven reaktiven Panzern ausgestattet sind, die zum Schutz gegen feindliches Feuer entwickelt wurden. Sie sind gebaut, um heftigen Angriffen standzuhalten, Elite-Infanterien zu transportieren und strategische Positionen zu halten. Ohne sie sind die ukrainischen Streitkräfte zunehmend exponiert und ihre Fähigkeit, sich auf dem Schlachtfeld zu bewegen, ist stark eingeschränkt. Lass uns nicht die Bedeutung von Bradleys und BMPs vergessen. Diese Fahrzeuge, die einige der fortschrittlichsten Panzer in der Ukraine darstellen. Wurde in Kiew je ein SA-Mann erschossen. Diese 9 Soldaten arbeiten. At least 22 people have been killed. Strikes for the first time on the beach resort town of Jiyan, just south of Beirut. Toll over the past 3 days is nearly 600 killed, including over 50 children, 40 women, and more than 1,800 people wounded. Tens of thousands have fled southern Lebanon, many going to Beirut and the coastal city of Sinai, and are sleeping in schools and parks. B1 Haifa. With regard to Lebanon, we've been working tirelessly with partners to avoid full-blown war and to move to a diplomatic process that would allow Israelis and Lebanese alike to go back to their homes. Die russische Armee wollte diese Anlage mit der gleichen Brutalität behandeln, ohne einen Gedanken an die Konsequenzen zu verschwenden. Verheerende mögliche Konsequenzen. Das war einer der erschreckendsten Augenblicke in diesem Krieg. Niemand konnte damals wissen, wie die russischen Schläge gegen die Atomkraft anlagen. Wir machen gar keinen Hehl. Der Rundfunk gehört. Niemand. Die Diplomatie, Waffenstillstand und Verhandlungen sind das Gebot der Stunde. Alles andere ist absolut verantwortungslos. Das hat Rainer Braun im Interview mit dem Nachdenksafen. Braun organisiert gerade zusammen mit Mitstreitern die Großdemo für den Frieden am 3. Oktober in Berlin. Alle Informationen zu dieser Großdemonstration finden Sie auf den Nachdenkseiten an dieser Stelle verlinkt. Die unvermindert harten Abwehrkämpfe an der Ostfront stehen im Zeichen des beginnenden Winters. An diesem Graben sind schon zahlreiche bolschewistische Angriffe verfehlt. Ein sehr versierter Militär, der auch immer in all diesen militärischen Verhandlungen und Gesprächen dabei war, und der hat uns nochmal sehr deutlich gesagt, es gibt keine Fähigkeitslücke. Die NATO ist, was Luft- und Seestreitkräfte angeht, deutlich überlegen dem Russischen. Was diese Raketen tatsächlich auslösen würden, ist, dass sie das nuklearstrategische Gleichgewicht verändern und dass sie für einen Überraschungsangriff genutzt werden könnten. Und selbst wenn niemand beabsichtigt, sie so zu nutzen, ist natürlich das Risiko groß, dass Russland irgendwann quasi als erster schießt, weil sie Sorge haben, dass ein solcher Angriff ausgelöst wird. Das heißt, in Deutschland kommt hier in die Ziellinie von russischen Nuklearraketen, dass das nukleare Risiko für unser Land massiv erhöht. Und auch da sollten Landesregierungen Position beziehen, weil man kann nicht sagen, die stehen in Wiesbaden, das ist weit weg. Wenn hier ein Krieg käme, dann betreffe das die Menschen in Brandenburg, in Sachsen und Thüringen natürlich ganz genauso, und zwar sehr existenziell. Und wir finden, dass es dringend notwendig ist, dass die Bundesregierung hier unter Druck gesetzt wird, auf keinen Fall einen Weg weiterzugehen, der uns immer tiefer in diesen Krieg hineinzieht, der auch wirklich die Gefahr mit sich bringt, dass wir irgendwann Teil dieses Krieges werden und dass der Krieg nach Deutschland kommt. Und das ist etwas, was für uns sehr, sehr wichtig ist. Und es geht natürlich um die Stationierung oder die mögliche Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen. Unsere Grenadiere vollbringen hier ungeheure Leistungen. Im Schlamm arbeitet sich eine Gruppe unter dem Donner der Geschütze und dem Heulen der Werfer nach Haus. Lebt in einer neuen Welt. Der Kumpel, der Mutschin, der rote Soldat haben ihn euch hingestellt. Und das war im Oktober, als das so war. Im Peace und in Ja, dann gibt Zelensky doch endlich Atombombe. Yeah. in offenen Vest, in offenen Süd. Auch dass die heiße Sommersonne, die hinter euch verglüht. Da glaubt ihr nun, so dumm wie Kälber, die man auf die Schlacht entführt. Und wenn im Angesicht des Todes kein Arsch den Finger für euch rührt. Ziellos rum wie Affen, die man im Zoo im Käfig hält. Oh, ihr lernt nicht aus dem Gestern. Was morgen ist, das wisst ihr nicht. Eure Dummheit lässt euch leben. Mit eurem hässlichen Gesicht. Niemandslandgeschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 281. No pasarán. Pasaremos. 19 de julio de 1933. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios, es toda España. Los bravos hombres del pueblo. Spanienkämpferinnen. Ausländische Frauen im Spanischen Bürgerkrieg 1936 bis 1939. Bevor wir uns dem eigentlichen Thema der spanischen Frauen im Bürgerkrieg widmen, schildere ich hier einleitend noch einmal einen kurzen Abriss zur Vorgeschichte und den Ursachen dieses Krieges. Am 17. Juli 1936 brach der im engsten Kreis vorbereitete Militäraufstand in der spanischen Kolonie in Marokko aus und breitete sich von dort über ganz Spanien aus. Dass aus dem Putsch ein Bürgerkrieg wurde, ist der Schwäche auf beiden Seiten zuzuschreiben. Die legitime Regierung war zu schwach, um die Revolte abzuwehren. Die Militärs waren zu schwach, um sie landesweit durchzusetzen. Doch beide Parteien waren stark genug, um große Teile des Landes unter ihrer Kontrolle zu halten. Es standen sich nun die zwei Spanien gegenüber. Ein Begriff, der vor allem von der nationalen, reaktionären Seite geprägt worden war. Die gewählte Regierung repräsentierte das liberale, urbane, antiklerikale, republikanische, demokratische Lager. Die Aufständischen, die monarchistische, ländlich-feudale, katholische, autoritäre Gegenseite. Dazu kam noch der ausgeprägte Regionalismus in Spanien. In ihrem Streben nach Autonomie verfolgten viele Regionen ihre eigenen nationalseparatistischen Interessen. Die bedeutendsten waren das für spanische Verhältnisse weltoffene, moderne Katalonien und das traditionelle, streng katholische Baskenland, das allerdings politisch auch auf Seite der Republikaner stand, da es sich von dort mehr politische Zugeständnisse erwartete. Spanien hatte in vielen Bereichen mit dem europäischen Modernisierungsprozess nicht mithalten können. Die Strukturen im Agrarbereich waren feudal. Industriearbeiter mussten um elementare Rechte kämpfen. Eine konservative Oligarchie beherrschte Landwirtschaft und Industrie. Die Erziehung war ein Monopol der erzkonservativen katholischen Kirche. Und große Teile der Bevölkerung, besonders auf dem Land, hatten gar keinen Zugang zu Schulbildung. Die enorme soziale Ungleichheit hatte immer wieder zu gewalttätigen Konflikten geführt und war letztendlich die Voraussetzung für den Bürgerkrieg im Jahr 1936. Nach dem Wahlsieg der Republikaner 1931 proklamierte die neue Regierung unter Niceto Alcalá Zamora in Spanien die Zweite Republik, nach einer ersten Republik im 19. Jahrhundert. Diese Zeit war einerseits von zahlreichen Reformen, andererseits von schweren sozialen Konflikten zwischen den zwei Lagern, wobei auch diese in verschiedene Fraktionen aufgeteilt waren, geprägt. Nach zahlreichen Streiks und Aufständen musste die bürgerlich-republikanische Regierung 1933 aufgeben. Die Rechten konnten bei Neuwahlen einen großen Sieg erringen. Die repressive Regierung, die Reformen rückgängig machte, Proteste brutal niederschlug und die Macht der alten Klassen wiederherstellte, ging als Bienio Negro, die schwarzen zwei Jahre, in die spanische Geschichtsschreibung ein. Es kam in ganz Spanien zu Streiks und Erhebungen. Die schwersten Konflikte brachen im Oktober 1934 in Asturien aus. Die Bergarbeiter organisierten dort einen Aufstand, an dem sich alle Arbeiterparteien und ihre Gewerkschaften beteiligten, Sozialisten, Anarchisten und Kommunisten. Unter Befehl von Francisco Franco wüteten die von der Regierung ausgesandten Truppen. 1000 bis 2000 Todesopfer, der überwiegende Teil Arbeiter, habe die Niederschlagung dieses Aufstands gefordert, so die Historiker Hugh Thomas und Anthony Beaver. Schätzungen zufolge gab es nach verschiedenen Protestbewegungen insgesamt bis zu 30.000 politische Gefangene allein im Oktober und November 1934. Bürgerkriegsähnliche Zustände herrschten in Spanien schon vor dem Jahr 1936. Anfang 1936 gab es für die Demokratie in Spanien nochmals Hoffnung. Die Parteien von links und Mitte links bildeten für die für Februar angesetzten Neuwahlen ein Volksfrontbündnis und traten gemeinsam an. Die Volksfront gewann, knapp aber doch die absolute Mehrheit in den Cortes, dem spanischen Parlament. Die neue Regierung unter Manuel Azaña war eine Regierung der Mitte. Sie wurde von den gemäßigten linken bürgerlich-republikanischen Parteien gebildet. Womöglich war das in diesen Zeiten eine allzu vorsichtige Haltung. Die Regierung konnte es niemandem recht machen und rieb sich zwischen den Extremen auf. Grob eingeteilt gab es Anfang 1936 drei große politische Machtblöcke. Erstens die Linksparteien links der Regierung, Sozialisten, Anarchisten und Kommunisten. Zweitens das Mitte-Links-Bündnis der gemäßigten republikanischen Regierung. Und drittens die Rechten, deren bedeutendste Gruppe das Bündnis der konservativen Allianz CEDA, CEDA, mit den Monarchisten und Karlisten war. Die Reformen der neuen Regierung gingen Sozialisten und Anarchisten längst nicht weit genug. Die einflussreiche Rechte hingegen, die jegliches Zugeständnis an die Arbeiter als Übergriff betrachtete, bekam Angst um ihre Privilegien und wirtschaftspolitische Machtstellung. Die Folge waren neuerliche gewalttätige Konflikte. Sowohl Linke als auch Rechte trugen dabei zur Radikalisierung bei. Streiks, Landenteignungen und die gewaltsame Befreiung von politischen Gefangenen noch vor der Verkündung einer Amnestie schreckten die Rechte. Diese wiederum tat so, als ob die gemäßigte republikanische Regierung bereits die Vorhut der Bolschewisten wäre. Die Regierung schaffte es nicht, mit den sozialrevolutionären Kräften einen Kompromiss zur Kooperation zu finden. Das Fehlen eines Projektes zur Revolution war es, was den Vorfällen den Charakter von Desorden, Chaos, verlieh, das die Militärs bereitwillig dem Kommunismus zuschrieben, kritisiert der spanische Historiker Santos Juliá die mangelnde Entschiedenheit der führenden Politiker. Es gelang der Regierung bis zum Sommer 1936 nicht, ihre Machtbasis zu verbreitern und die Sozialisten in die Regierung zu integrieren. Der linke Flügel der sozialistischen Partei PSOE unter Francisco Largo Caballero wollte abwarten, bis die bürgerliche Regierung zerbrach, um dann in einer Revolution das Land tatsächlich neu zu ordnen. Es herrschte eine Atmosphäre von Unsicherheit und Spannung. Wenige Tage vor dem Putsch kam es zu politischen Morden auf beiden Seiten. Teile des Militärs, das in der Vergangenheit immer wieder von Regierungen als Helfer in der Not gegen die eigenen Bürger gerufen worden war, fühlten sich in dieser Situation befugt, aus eigener Initiative heraus aufzuräumen. Kriegsverlauf im Überblick. Nur 4 der 16 höchsten Generäle Spaniens nahmen an dem Putsch teil, unter ihnen der spätere Diktator General Francisco Franco. Doch die Mehrheit der Offiziere unterstützte die Revolte. Am 17. Juli 1936 eroberten die Aufständischen ohne viel Gegenwehr Spanisch-Marokko. Mit Hilfe des Afrika-Heeres, an die 50.000 besonders abgebrühte und erbarmungslose Soldaten aus der spanischen Kolonie, wollten die 4 Generäle den Putsch innerhalb weniger Tage in ganz Spanien durchführen, die Demokratie beenden und ein autoritäres Regime errichten. Am 18. und 19. Juli griff der Aufstand auf das Festland von Spanien über. Die Rebellen hatten mit einem schnellen Sieg gerechnet, doch der Aufstand war nur in Teilen Spaniens erfolgreich. Es kam zu massiven Widerständen in der Bevölkerung. Spanien wurde in eine nationale und in eine republikanische Hälfte geteilt, wobei Ende Juli 1936 das Territorium der Regierung noch weit größer war. Das bedeutendste Gebiet, das die Putschisten in den ersten 2 Wochen einnehmen konnten, war der Nordwesten Spaniens. Galizien und Teile Kastiliens von der portugiesischen Grenze über Salamanca, Ávila, Valladolid, Burgos, Segovia bis ins östlich gelegene Aragon. Außerdem waren die Balearen, die Kanarischen Inseln sowie ein kleiner Teil im Süden zwischen Huelva, Córdoba, Granada, Sevilla und Cádiz in ihrer Hand. Der Republik waren der größte Teil des Baskenlandes samt Bilbao, Zentralspanien und die ganze Mittelmeerküste sowie die wichtigen Städte Madrid und Barcelona geblieben. Damit hatte die Republik die Kontrolle über die großen Wirtschaftszentren, während die Aufständischen über überlegene militärische Stärke verfügten. Den überraschend großen Widerstand, auf den die Putschisten trafen, konnten die Republikaner nicht für sich nutzen. Es fehlten ihnen gesammelte Streitkräfte. Der Regierung stand keine Armee mehr zur Verfügung. In den ersten Wochen verteidigten Milizen der Arbeiterparteien und der Gewerkschaften das Land. Diese fühlten sich in erster Linie ihrer jeweiligen Organisation verpflichtet. Wut und spontanes Engagement der Arbeiter mussten militärische Erfahrung und Ordnung ersetzen. Es gab zu wenig Waffen, keine Koordination und jede Menge Misstrauen zwischen den verschiedenen Parteien der Volksfront, insbesondere zwischen Kommunisten auf der einen Seite und Anarchisten und Anhänger der marxistischen PUM auf der anderen Seite. Erst im Herbst 1936 wurde die Volksarmee der Republikaner offiziell gegründet. Die Eingliederung aller Milizen in das neue Heer stieß aber auf Widerstand und dauerte Monate. Es gelang der Linken nicht, ihre Differenzen hintanzustellen und zunächst einmal gemeinsam den großen politischen Gegner zu besiegen. Das brachte den Putschisten um General Franco einen wesentlichen, möglicherweise entscheidenden Vorteil. Der Bürgerkrieg wurde auch zur Propagandaschlacht, in der die aufständischen Nationalisten und die Republikaner sich gegenseitig großer Gräueltaten bezichtigten. Auf beiden Seiten war es zu schweren Übergriffen gekommen. Dennoch unterschieden sich der Terror der Republikaner und jener der Nationalisten entscheidend. Die Regierung und führende Republikaner verurteilten Übergriffe wie Morde, Lynchjustiz oder Plünderungen und bemühten sich, mit wechselndem Erfolg, um Recht und Ordnung. Die Spitze der Aufständischen hingegen rief zu Gewaltakten auf. So mahnte der spanische Präsident Manuel Azaña im Juli 1938 die Botschaft der gefallenen Republikaner, die edelmütig für ein großartiges Ideal stritten, an alle ihre Kinder zu übermitteln. Friede, Mitleid, Vergebung. Ganz anders tönte der Putschgeneral Gonzalo Queipo de Llano gegenüber den Republikanern. Ich gebe Ihnen mein Wort als Ehrenmann, dass wir für jeden, den Sie töten, mindestens 10 töten werden. Willkürliche Massenexekutionen bei der Eroberung von Städten gehörten zur Kriegsführung der Nationalisten. Die Morde der Nationalisten überstiegen jene der Republikaner um ein Vielfaches. Die Nationalisten hatten allerdings auch bedeutend mehr Gelegenheit, furchtbare Rache an den Besiegten zu nehmen. Sie rückten aus dem Norden und Westen immer weiter vor, während die Republikaner keine Gebiete dauerhaft erobern konnten. Zwar gelang es den Regierungstruppen mit Unterstützung von freiwilligen Kämpfern aus aller Welt, den internationalen Brigaden und Materiallieferungen aus Russland, die endgültige Niederlage bis zum Jahr 1939 hinauszuzögern, nicht aber sie aufzuhalten. Die Ressourcen der Franco-Truppen waren weitaus größer, dies vor allem dank der großzügigen Hilfe durch die faschistischen Regime in Deutschland und Italien. Anfang 1937 konnten die Putschisten die wichtige Stadt Malaga im Süden einnehmen. Im Verlauf des Sommers und Herbstes gelang es, den gesamten Norden zu erobern. Das reiche Baskenland war nun auch nationales Territorium. Die große Frontlinie des Bürgerkriegs verlief bis zum Frühjahr 1938 in etwa von Huesca nach Zaragoza im Nordosten Spaniens, von dort weiter südlich über Teruel, nördlich und westlich an der Hauptstadt Madrid vorbei, weiter Richtung Süden, im westlichen Teil von Kastilien-La Mancha, von da entlang von Córdoba und Granada bis an die Südküste. Die Hauptstadt wurde jahrelang von den Rebellen angegriffen und unter großen Opfern der Bevölkerung verteidigt. Einer der furchtbarsten Kämpfe in der Region von Madrid war die Schlacht von Brunete im Juli 1937, an der, wie bei allen großen Einsätzen, auch die internationalen Brigaden teilnahmen. Von knapp 13.400 Interbrigadisten bei Brunete fielen 4.300 und fast 5.000 wurden verletzt. Im April 1938 gelang es den Frankisten, an die Mittelmeerküste durchzubrechen. Ein entscheidender Schlag. Katalonien war nun vom restlichen republikanischen Gebiet von Madrid Richtung Süden abgetrennt. Der letzte große Versuch der Republik, die nationalen Truppen Francos doch noch zu schlagen, war die Offensive am Ebro im Sommer 1938. Der Angriff wurde zum Desaster. Allein auf republikanischer Seite fielen 30.000 Männer. Am Ebro wurde der Bürgerkrieg endgültig entschieden. Barcelona fiel im Januar 1939, Madrid am 28. März. Am 1. April 1939 erklärte Franco den Bürgerkrieg für beendet und machte sich selbst zum Diktator auf Lebenszeit. Internationale Reaktionen und Intervention. Die Haltung der Welt zum Bürgerkrieg in Spanien bedeutete für die demokratisch gewählte Regierung eine Katastrophe. Noch im Sommer 1936 wurde auf Betreiben von Großbritannien und Frankreich ein internationaler Nicht-Einmischungspakt geschlossen. Deutschland und Italien waren diesem offiziell beigetreten, unterstützten aber dennoch ungeniert und großzügig die Putschisten. Ohne deren Hilfe wäre der Sieg Francos schwer möglich gewesen. 600 bis 700 Flugzeuge, rund 19.000 Soldaten sandte das Deutsche Reich insgesamt in den Kriegsjahren. Der Krieg in Spanien war für das nationalsozialistische Deutschland, speziell für seine Luftwaffe, ein gern genutztes Übungsfeld. Das Mussolini-Regime gewährte Franco quantitativ noch mehr Hilfe als Deutschland. Italien schickte rund 80.000 Kämpfende und 1.000 Flugzeuge. Gleichzeitig war die legitime Regierung Spaniens durch die Neutralität Europas und der USA de facto mit einem Embargo belegt. Mexiko schickte aus Loyalität kleine Hilfslieferungen. Das einzige Land, das nennenswerte Hilfe leistete, war die Sowjetunion. Im Vergleich zur deutschen und italienischen Ausrüstung der Nationalisten waren die russischen Waffen und Flugzeuge aber veraltet und zu wenig. Schätzungen zur russischen Hilfe nennen etwa 400 Flugzeuge sowie 2000 Piloten, Techniker und Geheimpolizisten und vor allem Nichtkriegsgüter wie Lebensmittel, die Russland der Linken in Spanien zukommen ließ. Stalin, so der britische Historiker Anthony Beaver, schickte nie so viel Material, dass die Republik auch nur die Chance auf einen Sieg bekommen hätte. Damit hatte Stalin sozialistischer Solidarität Genüge getan und vermied gleichzeitig große Konflikte, sowohl mit den Briten als auch mit den Deutschen. Wichtig war für die Sowjets, dass sie das einzige hilfeleistende Land waren. So reichten auch die eher bescheidenen Mittel, um den Kommunisten in Spanien zu großem Einfluss zu verhelfen. In wenig brüderlichem Geist sackte Stalin auch noch Spaniens Goldreserven dafür ein. Tonnenweise wurde das Edelmetall über Paris nach Moskau verschoben. Gold im Wert von 518 Millionen Dollar gelangte so im Gegengeschäft für die Militärhilfe nach Moskau. Die wertvollste, aufrichtigste und tatkräftigste Unterstützung kam von tausenden Freiwilligen aus mehr als 50 Ländern, die, im Gegensatz zu ihren Regierungen, offen Partei ergriffen und bereit waren, ihr Leben für die Spanische Republik zu riskieren. Für viele von ihnen war dieser Bürgerkrieg die Chance, den Faschismus aufzuhalten. Es war der weltweite Entscheidungskampf unseres Jahrhunderts zwischen Aufstieg im Sozialismus und Untergang in der Barbarei, formulierte es der deutsche Kommunist, Schriftsteller und Spanienkämpfer Alfred Kantorowicz. Von allen ausländischen Gruppen, die sich auf Seite der Volksfront engagierten, waren die internationalen Brigaden die größte und bekannteste. Spanien nach 1939. Die Rache der Sieger war ungeheuerlich. In den ersten Jahren nach dem Krieg führten Franco und sein Regime einen Vernichtungsfeldzug gegen alles, was möglicherweise rot, also nicht ausdrücklich nationalistisch gewesen war. Es gibt dazu keine exakten Zahlen, aber Hinweise und Schätzungen. So erfuhr ein Journalist von Associated Press schon im Jahr 1944 von einem Beamten des Justizministeriums, dass seit Ende des Bürgerkriegs mehr als 190.000 Menschen hingerichtet worden seien. Dies mag zu hoch gegriffen sein, zeigt aber jedenfalls das Ausmaß der Schreckensherrschaft. Der britische Historiker Anthony Beaver schätzt die Gesamtzahl des frankistischen Terrors zu Zeiten des Bürgerkriegs und danach auf insgesamt mehr als 200.000 Todesopfer. Dazu kamen Hunderttausende, die in Gefängnissen und Arbeitslagern eingesperrt waren. Spanien blieb für die folgenden Jahrzehnte ein isoliertes, rückständiges, armes Land. Wirtschaft und Industrie waren zerstört, genauso wie die zeitgenössische Kultur. Künstler, Intellektuelle, Schriftsteller waren ins Exil geflohen. Nur wenige Ausländer verirrten sich in dieses düstere Land. Unter diesen gab es eine Reihe von Nationalsozialisten, die nach dem Zweiten Weltkrieg untertauchen mussten und hier willkommen waren. Erst ab Ende der 50er Jahre öffnete sich Spanien allmählich dem Tourismus und damit Einflüssen von außen. Die Franco-Diktatur dauerte 36 lange Jahre, bis zum Tod des Generals im Jahr 1975. Erst dann war der Bürgerkrieg wirklich zu Ende. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 281. Literaturhinweis, ich verlas einen Text aus dem Buch »Spanienkämpferinnen« von René Lukschitz. Das Buch ist 2012 im Lit Verlag GmbH in Wien erschienen. Eine Niemandslandproduktion 2024. Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Auf Betrag, trotz trotzdem fällt man immer wieder hin. Man muss keinem mehr was beweisen, noch nicht mal Florian Silbereisen. Doch wenn es menschlich ist, ob man manches vergisst, wackelt der Schwanz noch auf ihn hoch mit dem Horn. Ob ist man planlos, nahezu ratlos, wenn alles mit allem zusammenhängt. Situationen, all die Optionen, da denkst du, wo ich sicher bin, ist, du bist mir Hauptgewinn. Sprinklers findet hier, doch landet Bravards Bett vor Lehe. Schon besser, wenn man höch wird und der Ball dabei flach hält, die Geduld nicht allzu flück verliert. Mal übersieg auf Elefanten, die im Zimmer standen, mal darf die Spanze, weil alle noch um uns zuckelt. Und wie man damit klarkommt, doch das Schnee von Livermore, ihr Mann. Ob ist man planlos, nahezu ratlos, wenn alles mit allem zusammenhängt. Situationen, all die Optionen, überfordern ihn manchmal restlos. Machen dich konfus, wer hier ist kopflos. Wer weiß schon, was ein sich selig meldet. Manchmal fühlt man sich in einem Zustand irgendwo zwischen Limbo und Spagat. Ein tolles Lied, schön rockig, Wolfgang Niedeckeln von seinem letzten Album Alles fließt, das Lied Hauptgewinn, Hauptgewinn von 2020. Contrabanda FM, una radio libre en un mundo poco libre. Niemandsland Musikgeschichte, Schmalz und Rebellion, der deutsche Pop und seine Sprache, von den 50er Jahren bis heute. Sie liebt dich, yeah, yeah, yeah, sie liebt dich. Kapitel 4. Du glaubst, sie liebt nur mich. Gestern hab ich sie gesehen. Sie denkt ja nur an dich. Sie liebt dich, yeah, yeah, yeah. Rock, Pop und Beat. Im Kampf gegen die Eltern und im Kampf mit dem Englischen. Englisch wurde zur Sprache der Rebellion gegen die Elterngeneration und gegen das Deutschsein. Mitte der 50er Jahre begannen denn auch die ersten deutschen Musiker damit, auf Englisch zu singen. Zu ihnen gehörte Peter Kraus, 1939 geboren, der schon als Teenager seine ersten Erfolge als Schauspieler feierte. Mit 15 übernahm er eine Hauptrolle in der Erich Kästner-Verfilmung »Das fliegende Klassenzimmer«. Mit 17 sang er in einer Band frühe Rock'n'Roll-Stücke nach, wie etwa »Blue Sooty Shoes« von Carl Perkins und »Rockabeatin' Boogie« von Bill Haley. Seinen ersten öffentlichen Auftritt absolvierte er 1956 als Gastsänger beim Orchester Hugo Strasser, das eigentlich Swing und Jazz spielte, aber in München die erste Teenie-Party zu beschallen hatte. Danach wurde Peter Kraus wegen seines lässigen Auftretens und wilden Gesangs als der deutsche Elvis gefeiert und er erhielt seinen ersten Plattenvertrag. Dieser verpflichtete ihn allerdings dazu, die von ihm geliebten Rock'n'Roll-Stücke in deutschen Versionen zu singen, ganz so wie René Franke es schon getan hatte, als sie »See You Later, Alligator« in »Mr. Patton aus Manhattan« verwandelte. A one, a two, a three, a four, sugar, sugar, baby. Baby. Oh, oh, sugar, sugar, baby. Baby. Silently to me. Sugar, sugar, baby. Baby. Oh, oh, sugar, sugar, baby. Baby. Dann bleib ich bei dir. Peter Kraus, Conny Frobes und Peter Alexander. Braver deutscher Rock'n'Roll. Kraus' erste Single war Tutti Frutti, im Original 1955 von Little Richard gesungen. Die lautmalerischen Passagen des englischen Textes wurden von ihm bzw. von seinem Textdichter Hans Raster übernommen. Tutti Frutti, O Rutti, Tutti Frutti, O Rutti, Tutti Frutti, O Rutti, Babappa, Baduba, Dabab, Bambu. In den neu geschriebenen deutschen Strophen allerdings türkte man die sexuellen Anspielungen des Originals. Während sich Little Richard bis zum Wahnsinn von seinen Gespielinnen Daisy und Sue rocken, also vögeln lässt, preist Peter Kraus lediglich die Vorzüge einer Komfortbar, in der man Rock'n'Roll tanzt, und zwar, wie schon im Fall von Mr. Patton aus Manhattan, bis morgens um 8. In der Bar sah ich Lou und war verliebt im Nu, denn so einen Swing, den gab's noch nie, kein Mädchen rockt und rollt wie sie. Wobei die überwiegende Mehrheit des deutschen Publikums weder verstanden haben dürfte, dass Rocken und Rollen als Synonym für den Geschlechtsverkehr diente, noch dass Tutti Frutti eine Bezeichnung für große, prächtige Frauenbrüste war. Wabba, bluba, bla, bam, bum, die Bongo Bar, die ist toll. Dort tanzt man Rock'n'Roll. Die Bongo Bar, die ist toll. Dort tanzt man Rock'n'Roll. So geht's jede Nacht bis morgens um 8. Rock'n'Roll hat uns verrückt gemacht. Tutti Frutti, oh Rudi. Tutti Frutti, oh Rudi. Tutti Frutti, oh Rudi. Wabba, bluba, bla, bam, bum, in der Bar sah ich Lou und war verliebt im Nu. In der Bar sah ich Lou und war verliebt im Nu. Denn so einen Swing gab's noch nie. Kein Mädel rockt und rollt wie sie. Tutti Frutti, oh Rudi. Tutti Frutti, oh Rudi. Tutti Frutti, oh Rudi. Wabba, bluba, bla, bam, bum. Generell wurden in diesen Jahren im Schlager der Sound des Rock'n'Rolls zwar aufgegriffen, doch zunächst von Komponisten, Textern und Produzenten, die schon lange im Geschäft tätig waren und ein Interesse an der Entschärfung der Musik und der Inhalte hatten, um im gegenüber der US-amerikanischen Popkultur immer noch reservierten Deutschland kommerziell erfolgreich zu sein. So war die Peter Kraus-Version nicht nur weniger, sondern überhaupt nicht sexuell aufgeladen und auch langsamer und weniger wild. Zum Vergleich jetzt zuerst mal eine Version bzw. die Version von Elvis Presley aus dem Jahr 1957 und danach eine Live-Aufnahme von Little Richard, ebenfalls zum Vergleich, und da geht's dann wirklich hochgradig ab, aus dem Jahr 1956. Tutti Frutti oder Tutti Frutti oder Tutti Frutti, wie Peter Kraus sagt bzw. singt. Tutti Frutti, oh Rudi. Tutti Frutti, oh Rudi. Tutti Frutti, oh Rudi. Tutti Frutti, oh Rudi. Tutti Frutti, oh Rudi. Wabba bluma bla bam boom. I got a gal named Sue. She knows just what to do. Jo, und jetzt, wie versprochen, die Version von Little Richard aus dem Jahr 1956. Okay, you want another, you get it. And you're going to meet the winners of the Harvest Moon Contest, Jimmy and Jovita dancing to Little Richard and Tutti Frutti. Okay, Little Richard, Elvis Presley, hin oder her, Tutti Frutti von Peter Kraus auf Deutsch gesungen. Es ging darum, dass die jungen Leute ein neues Lebensgefühl vermittelt bekamen und zum Tanzen kamen, und das taten sie. Das Publikum zeigte sich trotzdem begeistert. Es hatte auch weiterhin wenige Möglichkeiten, an die originalen Rock'n'Roll-Platten heranzukommen. Peter Kraus feierte in den folgenden Jahren große Erfolge mit weiteren Coverversionen. Aus dem Blue Jean Bob von Gene Vincent machte er den Susie Rock. Don't Be Cruel von Elvis Presley wurde in eine Art musikalische Mathematikstunde verwandelt. 2 mal 2 ist 4, doch leider nicht bei dir. Immer glaubst du mir, das Schlechteste von mir. Oh, wie gut, dass ich dich liebe. Nach und nach wurde das Image von Peter Kraus immer weicher und publikumsfreundlicher. Er orientierte sich im Sound und in seinen Texten nun vor allem an den gefühligen, langsamen Schnulzen, die es im Rock'n'Roll jener Jahre ja auch schon gab. Zeitgleich interpretierte etwa der schon seit den 1940ern tätige Schlagersänger Gerhard Wendland Love Me Tender von Elvis, textlich nicht weit entfernt vom Original, als Immer wieder lieb ich dich. Träum ich nur, träum ich nur von dir. Und für mich schlägt keine Uhr, bist du dann bei mir. Und jetzt das gleiche Schmalzpaket auf Englisch von Elvis gesungen. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Peter Kraus brachte 1958 mit dem gerade zum Teenie gereiften ehemaligen Kinderstar Conny Fröbes Pack die Badehose ein, hieß ihr erster Hit aus dem Jahr 1951, das Lied Teenager-Melodie heraus. Teen, teen, Teenager-Melodie, teen, teen, Teenager-Melodie. Nehmt euch für die Party heute frei, Conny und auch Peter sind dabei, heißt es darin. Und es werden Anweisungen für den richtigen Partydress erteilt. Zieht euch nur die flachen Schuhe an, weil man damit besser tanzen kann. Die Pullis blau und gelb und rot, zum Rock den neuen Petticoat. Kinder, das wird heute wieder schick. Aus den Rock'n'Roll hörenden Halbstarken waren fröhliche Jugendliche geworden, die lediglich ein bisschen harmlosen Spaß haben wollen und vor denen sich niemand fürchten muss. In dem dazugehörigen Film Wenn die Conny mit dem Peter von 1958 sah man das neue Traumpaar der deutschen Popmusik mit strahlendem Lächeln, rhythmisch schunkeln und mit den Hüften wackeln. Nur gelegentlich gingen sie zu Paartanzeinlagen über, in denen allerdings auf jede eventuell sexuelle auslegbare Berührung verzichtet wurde. Die deutschen Teenager der 1950er Jahre waren offenbar genauso romantisch und züchtig wie vermeintlich die Generation vor ihnen. Wenn Teenager träumen, es küsst sie ein Mann, das ist für sie schöner als der schönste Roman, hieß es in dem Stück »Wenn Teenager träumen«, das Peter Kraus ebenfalls 1958 veröffentlichte, und am Ende wurde den Hörerinnen und Hörern versichert, es scheint heute genauso wie früher zu sein, wenn Teenager träumen, große Damen zu sein. Honey und auch Peter sind dabei. Zieht euch nur die flachen Schuhe an, weil man damit besser tanzen kann. Man kann es so zusammenfassen. Im selben Jahr, als Bill Haley bei seinen ersten Deutschlandkonzerten amtliche Saalschlachten zu entfachen verstand, wurden Typus und Begriff des Teenagers im deutschen Schlager mit Erfolg als Gegenmodell zu den gefährlichen Halbstarken etabliert. Zwar musste sich auch die konservative Mehrheitsgesellschaft damit abfinden, dass moderne junge Menschen in Deutschland ihre Musik mit englischen Wörtern versetzten, doch musste dies nun nicht mehr als bedrohlich für die eigene Kultur empfunden werden, da hinter den sprachlichen Innovationen die alten deutschen Sitten und Moralvorstellungen durchschienen. Selbst der betont biedere Schlagersänger Peter Alexander leistete sich unter solchen Bedingungen ein wenig sprachliche Hybridität. In seinem Song »Das tue ich alles aus Liebe« aus dem Jahr 1957 sang er »Das tue ich alles aus Liebe zu dir«, »Oh, one and two, three, four, five and six«, »I do, do, do, do die tollsten Tricks«, »Oh, yes, yes, yes«, »Oh, yes, yes, yes, my baby«, »Ich bin ein Ritter des Glücks«. Sie liebt dich, yeah, yeah, yeah, sie liebt dich. Sie hörten Niemandsland Musikgeschichte, wie der Rock'n'Roll nach Deutschland kam. Peter Kraus und Conny Frobes. Eine Niemandsland-Produktion 2024. Du glaubst, sie liebt nur mich. Gestern hab ich sie gesehen. Sie denkt ja nur an dich. Und du solltest zu ihr gehen. Oh ja, sie liebt dich. Schöner kann es gar nicht sein. Ja, sie liebt dich. Und da solltest du dich freuen. Kontrabando FM バルセロナのニーマンスランドをお聞きの皆様、こんにちは。今日は2015年3月8日、国際女性デーを祝うためにサンジャウマ広場に来ています。 Und wie mag die Liebe dir kommen sein? Und wie mag die Liebe dir kommen sein? Und wie mag die Liebe dir kommen sein?Kam sie wie ein Sonnen? Kam sie wie ein Sonnen? Kam sie wie ein Sonnen? Ein Blütenschneim? Ein Blütenschneim? Ein Blütenschneim? Kam sie wie ein Beten? Erzähle!Löste leuchtend aus Himmeln sich los und hing mit gefalteten Schwingen groß an meiner blühenden Seele. Das war der Tag der weißen Chrysanthemen.Mir bangte fast vor seiner schweren Pracht. Und dann kamst du mir die Seele nehmen. Tief in der Nacht. Mir war so bang. Und du kamst lieb und leise. Ich hatte gerade im Traum an dich gedacht. Du kamst und leis wie eine Märchenweise erklang die Nacht. Märchenweise erklang die Nacht. Die Katastrophen und vermischten Meldungen im heutigen Niemandsland. Thema Dritter Weltkrieg und Ostfront. Moskau ändert seine Nuklearstrategie. Beunruhigend. Weitreichende westliche Raketen seien Grund für den Einsatz von Atomwaffen. Das erklärt der Kreml. Belarus ist dabei inbegriffen. In Deutschland scheint sich niemand große Sorgen um dieses Thema zu machen. Den Putin, den kriegen wir schon klein. Denken Sie, die Herrschaften. Russland ergänzt seine Bestimmungen über den Einsatz von Atomwaffen. Dies teilte Präsident Wladimir Putin am Mittwochabend in einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats mit. Zentrales neues Element ist demnach, dass Moskau künftig eine Aggression gegen Russland, die durch einen Nicht-Kernwaffenstaat, aber mit Beteiligung oder Unterstützung eines Kernwaffenstaates geführt wird, als einen gemeinsamen Angriff auf die Russische Föderation betrachten wird. Konkreter Anlass für die Einführung dieses Elements in die russische Nuklearstrategie sind die derzeitigen Überlegungen Großbritanniens und der Vereinigten Staaten, der Ukraine grünes Licht für Angriffe mit weitreichenden westlichen Raketen auf Ziele tief im russischen Kernland zu geben. Die in Frage stehenden Raketen können bloß bei direkter Mitwirkung westlicher Militärs sinnvoll eingesetzt werden. Das heißt, die NATO schießt, aber hat ein Männlein vor sich sitzen, der die ukrainische Uniform anhat. In der Praxis erläuterte Putin, werde Moskau einen Einsatz seiner Atomwaffen etwa dann in Betracht ziehen, wenn man, Zitat, verlässliche Informationen über einen massiven Start von Flugzeugen, Marschflugkörpern, Drohnen, Hyperschallwaffen und anderen Fluggeräten habe, die unsere Staatsgrenze überqueren. Zudem erklärte er, ein russischer Atomwaffeneinsatz werde auch bei einem gegnerischen Angriff auf Belarus erwogen. In der gegenwärtigen russischen Nuklearstrategie ist nur recht allgemein von einem Angriff auf Verbündete die Rede. Dies hat Putin nun für seinen westlichen Nachbarstaat präzisiert. Ausdrücklich auch für den Fall eines Angriffs mit konventionellen Waffen, der eine grundlegende Bedrohung für den Bestand der belarussischen Souveränität darstellt. Den Einsatz von Atomwaffen bei einer grundlegenden Bedrohung der russischen Souveränität sieht die russische Nukleardoktrin bereits vor. Der für Rüstungskontrolle zuständige stellvertretende Außenminister Sergei Rjabkov hat die Anpassung der Bestimmungen über den Einsatz von Atomwaffen schon am 1. September angekündigt und darauf hingewiesen, der Schritt hänge unmittelbar mit dem Eskalationskurs unserer westlichen Gegner zusammen. In Barcelona, von niemands Land, von niemands Land. Zu diesem gleichen Thema schreibt Herr Jörg Kronauer in der Jungen Welt. Am 27.09. einen Kommentar. Letzte rote Linie. Nuklearstrategie Russlands. Da heißt es, eine echte Überraschung war es nicht. Dass Russland seine Kriterien für einen Einsatz von Atomwaffen anpassen könnte, das war bereits seit längerer Zeit im Gespräch. Der Grund liegt auf der Hand. Das Szenario, das der gültigen russischen Nukleardoktrin zugrunde liegt, ist ein Krieg gegen eine oder mehrere andere Atommächte. Die Doktrin legt fest, wann in einem solchen Krieg der Griff zur Bombe erfolgen solle. Dann, wenn Russland selbst nuklear angegriffen werde oder wenn seine staatliche Souveränität, sein Fortbestand grundsätzlich in Frage gestellt sei. Was aber, wenn man Krieg gegen ein Land führt, das keine Atomwaffen besitzt, das jedoch von Atomwaffenstaaten mit beinahe allen erdenklichen Waffen aufgerüstet wird? Wenn die NATO faktisch ihren Waffenpark in die Ukraine verfrachtet und ihn einfach von ukrainischen Soldaten bedienen lässt, stets haarspalterisch betonend, rein formal betrachtet, sei man doch gar nicht mit Russland im Krieg. Wie sehr da die Linien, gerade auch die roten, zu verschwimmen beginnen, das konnte man im Mai erkennen. Damals attackierte die Ukraine zwei Radaranlagen mitten in Russland, die zum russischen Frühwarnsystem gegen Atomangriffe gehören. In einem Krieg gegen eine Atommacht, das räumten in den Tagen danach auch westliche Militärs ein, könnte eine solche Attacke auf das Frühwarnsystem laut den gültigen russischen Bestimmungen einen atomaren Schlag auslösen. Und zwar ganz einfach, weil sie geeignet ist, Russlands Abwehr gegen einen Atomangriff auszuhebeln. Die Ukraine hat mehrmals auch den Militärflugplatz Engels II angegriffen, auf dem strategische Bomber mit der Fähigkeit zum nuklearen Gegenschlag stationiert sind. Was, wenn die NATO-Staaten die Ukraine nun auch mit weitreichenden westlichen Raketen ausstatten? Kann man sicher sein, dass Kiew nicht in Zusammenarbeit mit den Atommächten der NATO auch weiterhin die Zweitschlagfähigkeit der russischen Nuklearstreitkräfte aufs Korn nehmen, Moskau also seiner nuklearen Verteidigungsfähigkeit berauben wird? Es stimmt, das sind Spekulationen, fährt Herr Kronauer fort. Nur, sie sind, siehe die Angriffe auf das russische Frühwarnsystem, keineswegs unbegründet. Weitere Attacken auf die russische Zweitschlagsfähigkeit sind also durchaus denkbar. In nuklearen Fragen aber zählt nur Gewissheit. Um den Bereich abzugrenzen, den sie zur Gewährleistung ihrer Sicherheit für absolut unverzichtbar halten, markieren Staaten üblicherweise rote Linien. Russland hat das bereits getan. Es hat bekräftigt, dass es solche Angriffe, an denen sich westliche Militärs beteiligen müssten, als Kriegseintritt der entsprechenden Staaten werten wird. Die Anpassung der Bestimmungen über einen etwaigen russischen Atomeinsatz vollzieht das nun auf nuklearer Ebene nach. Diese rote Linie haben die NATO-Staaten nun schriftlich. Ob sie es einhalten, weiß man freilich nicht. Bleiben wir beim Thema. Deutschland ist ja ein Vasallenstaat der USA und lässt sich halt so nebenbei eine wichtige Infrastruktur wegsprengen. Hier ist von Nord Stream die Rede und natürlich auch alle möglichen fremden Waffen ins Land stellen. Und nun hat US-Präsident Joe Biden eine Ukraine-Konferenz in der Bundesrepublik Deutschland angesetzt. Washington. US-Präsident Joseph Biden hat zu einem Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe auf Führungsebene im Oktober in Deutschland eingeladen. Dabei sollen die Staats- und Regierungschefs über die weitere militärische Unterstützung für Kiew beraten, wie das Weiße Haus mitteilte. Wir wissen ja, Selenskyj hat die Lösung, die Siegeslösung. Er fordert den Westen auf, einfach ein paar Atombomben auf Moskau, St. Petersburg und andere Städte zu werfen. Dann ist der Sieg da und die Ukraine ist frei. Das ist eine kleine scherzhafte Bemerkung von mir. Nur darauf wird es irgendwann hinauslaufen, wenn die Herrschaften so weitermachen. Zur Ukraine-Kontaktgruppe gehören etwa 50 Staaten. Biden reist Mitte Oktober nach Deutschland. Das Format nennt sich auch Rammstein-Gruppe. Nicht die Rockgruppe ist gemeint, sondern die Militärbasis in der Pfalz. Weil die Treffen bislang auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Rammstein in Rheinland-Pfalz stattfanden. Es wird erwartet, dass Biden nach einem Stopp in Berlin auch Rammstein besucht. Einen Ort in Deutschland für das Treffen, bei dem Biden dem Vernehmen nach die Unterstützungsanstrengungen koordinieren will, nannte das Weiße Haus nicht. Normalerweise nehmen an den regelmäßigen Gesprächen die Verteidigungsminister teil. Herbst im Niemandsland. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Weiter zum Thema Krieg, das alles beherrschende Thema. Wenn dieser Krieg wirklich auf höchster Ebene ausbricht, dann sind sowieso alle anderen Dinge egal. Ob man nun korrekt die Sprache benutzt oder ob man nun hier und da etwas versucht zu reformieren an unserem System, alles das wird keine Bedeutung mehr haben. Hamburg, unter dem Titel Red Storm Alpha, hat die Bundeswehr eine Übung im Hamburger Hafen begonnen. In dem Szenario sichere das Landeskommando Hamburg mit einer Heimatschutzkompanie einen Teil des Hafens, teilte die Bundeswehr mit. Unter anderem wurde ein Checkpoint aufgebaut. Ziel des Manövers mit rund 100 Soldaten sei es, die für Verteidigung wichtige Infrastruktur zu schützen, auf allen Ebenen das gleiche Lagebild zu haben und schnell und sicher mit allen Übungsteilnehmern zu kommunizieren. An der bis Samstag gehenden Übung beteiligt sich auch die Hafenbehörde. Während Deutschland also angriffs-, militär- und wehrtüchtig gemacht wird, sieht es im sozialen Bereich natürlich mau aus. Da wird das Geld nämlich dann weggenommen. Berlin, die Gewerkschaften GEW und Verdi rufen die Beschäftigten der städtischen Kitas, Kindertagesstätten, ab Montag zum Erzwingungsstreik auf. Ein Sondierungsgespräch mit Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch und Finanzsenator Stefan Evers, beide von der CDU, sei am Mittwoch ergebnislos beendet worden. Das teilten die Gewerkschaften am Donnerstag mit. Uns bleibt keine andere Wahl, als unseren Forderungen auf Entlastung in den Kitas Nachdruck zu verleihen, erklärte Martina Regulin, die ist Vorsitzende der GEW Berlin. Die GEW ist die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Wir gehen in den unbefristeten Streik, um den Senat an den Verhandlungstisch zu bewegen. Neben Entlastungen fordern die Gewerkschaften Maßnahmen zur Sicherung der pädagogischen Qualität. In den 70er und 80er Jahren gab es ja in Deutschland eine starke und sehr aktive Friedensbewegung. Heute sind davon nur noch ein paar kleine Restbestände zu erkennen. Thema Friedensbewegung in der Bundesrepublik Deutschland. Studierendenverbände bzw. Studierendenverband der Linkspartei mobilisiert für Demo gegen den Krieg am 3. Oktober in Berlin. Hierzu kann man in der Jungen Welt ein Gespräch mit Maxi Kistas lesen. Der Interviewer ist Milan Nowak. Maxi Kista ist Mitglied des Bundesvorstands von Die Linke, Sozialistisch-Demokratischer Studierendenverbands, SDS. Vertreter mehrerer Parteien, Gewerkschaften und anderer Organisationen unterstützen den Aufruf zur Friedensdemonstration am 3. Oktober in Berlin mit dem Motto »Nein zu Kriegen«. Auch Ihr Studierendenverband beteiligt sich. Welche Stimmung nehmen Sie bei den jungen Menschen an den Hochschulen und Universitäten wahr? Kistas. Viele sind mit dem aktuellen Kriegskurs der Regierung nicht einverstanden. Sie fühlen ihre Einstellungen in der aktuellen Politik nicht mehr repräsentiert oder tendieren zur Friedensdemagogie wie die AfD, die dem westlichen imperialistischen Kurs der Regierungen einen nationalistischen entgegensetzt. Womit halten Sie dagegen? Dagegen müssen wir vereint kämpfen und uns am Aufbau einer starken Friedensbewegung beteiligen. Gerade jetzt ist es sinnvoll, in einem großen Bündnis diese Forderung zu artikulieren. Selbstverständlich teilen wir nicht die Positionen aller, die an einer so breiten Kundgebung beteiligt sind. Wir finden es aber wichtig, eine konsequent linke Position gegen Krieg und Frieden auf die Straße zu tragen. Als Studierendenverband thematisieren wir vor allem auch die Militarisierung der Hochschulen. Wie wirkt sich die Militarisierung an der Uni aus? Zunächst gilt, dass Kanonen statt Butter, wie es zuletzt IFO-Chef Clemens Füst proklamierte, auch Kanonen statt Bücher heißt. Im Bildungssektor wird gekürzt. Die Unterfinanzierung erleben Studierende und Mitarbeiter täglich. Dazu kommt das direkte Einwirken auf die Universitäten, beispielsweise im Ringen um die Zivilklauseln. Das sind freiwillige Selbstverpflichtungen von Universitäten, nicht zu kriegerischen, sondern zu zivilen Zwecken zu forschen. Sie wurden durch die Friedensbewegung in der Bundesrepublik an vielen Unis erkämpft und werden seit der Zeitenwende zur Zielscheibe. Es gibt viele Anstrengungen, sie abzuschaffen, beispielsweise durch die AfD in Nordrhein-Westfalen oder Rot-Schwarz in Hessen. Dabei geht es auch darum, Militär und zivile Institutionen stärker zu verzahnen. Es gibt Universitäten, die Kooperationsprogramme mit Rüstungsunternehmen haben und, wie in Bayern, Versuche seitens der Landesregierung, solche Kooperationen sogar vorzuschreiben. Sehen Sie historische Kontinuitäten im Kampf gegen Krieg und für den Frieden an den Hochschulen? Es ist deutlich, dass Unis häufig Orte dieser Auseinandersetzung waren. Sie spielen für Kriege eine wichtige Rolle, schon allein in der materiellen Unterstützung durch Forschung zu Waffensystemen oder Ähnlichem. Gleichzeitig sind Universitäten auch die Orte des kritischen Denkens und ideologiebildend für eine Gesellschaft. Sie mussten historisch immer gefügig gemacht werden, wie es beispielsweise die Nazis taten. Sie waren aber auch immer Orte des Widerstands. Russische Wissenschaftler beispielsweise waren die ersten in Russland, die nach dem Angriff auf die Ukraine 2022 einen langen Brief dagegen verfassten. Es war kein Zufall, dass die 68er großflächig gegen den Vietnamkrieg aktiv wurden. Universitäten sind ein Ort, der umkämpft ist. Was stellen Sie sich unter Friedensforschung vor? Alle Disziplinen, ob Geistes-, Natur- oder andere Wissenschaften, nehmen ihre Verantwortung im Sinn der Aufklärung wahr. Die Aufgabe von Friedensforschung ist, einen Beitrag zu einer friedlicheren Welt ohne imperiale Konflikte zu leisten. Dass Kriege nicht einfach weggeforscht werden können, ist klar. Trotzdem legt Friedensforschung die Grundlage. Wie streiten Sie als Studierende vor Ort für Frieden? Wir bringen uns aktiv in das Universitätsgeschehen ein, etwa im Ringen um Zivilklauseln oder Rüstungskooperationen. An vielen Universitäten haben Studierende auch mit den Palästina-Camps gegen die deutsche Beteiligung am Krieg gegen Gaza protestiert und die Universitäten selbst ihre Kooperationen mit israelischen Institutionen ins Auge genommen. Wir mobilisieren auch in Betrieben gegen die Bestrebungen für eine neue Wehrpflicht, organisieren Ringvorlesungen zum Thema Krieg und Frieden und mobilisieren für eine breite antimilitaristische Bewegung. Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure. Zum Thema erdrutschartige Niederlage bei den Wahlen im Osten schreibt die Taz. Die grüne Ratlosigkeit, Wahlniederlagen im Osten, der Rücktritt der Vorsitzenden und dann tritt noch die grüne Jugend aus. Was kommt jetzt? Berlin, Taz. Erst verlieren die Grünen 3 Wahlen. Jetzt tritt die Parteispitze Omid Noripur und Ricarda Lang zurück. Der Vorstand der grünen Jugend verabschiedet sich gleich ganz. Die Grünen werden immer mehr zu einer Partei wie alle anderen, klagen die jungen Grünen um Svenja Apun. Und wollen vielleicht eine neue linke Organisation gründen. Lange waren die Grünen diszipliniert und ruhig. Jetzt gerät viel in Bewegung. Die Grünen stehen im Rechtsruck, den wir erleben. Es sind in erster Linie eigene Fehler, wie beim Heizungsgesetz oder der Kindergrundsicherung, für die BES verantwortlich. Oder sind die Grünen vor allem Opfer der Anti-Öko-Stimmung, die Ventil für eine veränderungsmüde Gesellschaft ist? Oder beides, fragt sich die Taz. Sollen die Grünen sich also, wie es manche Realos fordern, an der rechten Stimmung anpassen? Oder ist es klüger, die Fahnen hochzuziehen und auf besseres Wetter zu warten? Auf jeden Fall haben Habeck und Co. ein Problem mit jüngeren Wählern und Wählerinnen. Die galten lange als grünaffin. Das ist vorbei. In Brandenburg wählten 31% der Jungwählerinnen, 31, nur 6 Grüne. Das hatte sich schon bei der Europawahl im Juli gezeigt. Die Grünen werden im November eine neue Führung wählen. Die wird wahrscheinlich noch stärker auf Robert Habeck ausgerichtet sein als die alte. Wie es aussieht, wird Habeck zu einer Art neuem Joschka Fischer der Grünen 2024. Jemand, der die Partei weitgehend beherrscht. CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz hält die Grünen für nicht koalitionsfähig. Doch die personelle Neuaufstellung der Ökopartei kann man als Schritt Richtung Schwarz-Grün verstehen. Allerdings ist Habeck lange nicht so populär wie Fischer. Die Zeit, als er als Everybody's Darling galt, ist vorbei. Haben Sie mal ein paar Langstreckenraketen für mich? Zelensky auf Battletour durch die USA. Das Weiße Haus verspricht der Ukraine anhaltende Unterstützung. Zelensky trifft Donald Trump in New York. Baerbock verteidigt Waffenhilfe für Kiew. So sieht's aus. Die Grünen wollen weiter Waffen liefern und den Krieg weitertragen. Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump will sich am Freitag mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky in New York treffen. Das kündigte Trump an. Zelensky hatte bereits vor ein paar Tagen ein solches Gespräch mit dem früheren US-Präsidenten in Aussicht gestellt. Trump ließ sich jedoch länger bitten. Der Republikaner steht weiteren US-Hilfen für die Ukraine kritisch gegenüber und hatte Zelensky zuletzt öffentlich dafür kritisiert, dass er keinen Deal mit Russland eingehen wolle. In Washington traf Zelensky zunächst den demokratischen Amtsinhaber Joe Biden, der dem Ukrainer wenige Monate vor seinem Abschied aus dem Weißen Haus weitere Milliardenhilfen für sein Land mit auf den Weg gab. US-Vizepräsidentin Kamala Harris, auch eine Kriegsfanatikerin, die Biden nach der Wahl im November an der Spitze der Regierung ablösen will, versprach Zelensky ebenfalls Unterstützung und warnte indirekt vor einem Wahlsieg ihres Kontrahenten Trump. Zelensky dankte den USA für das neue Hilfspaket und stellte bei seinen Gesprächen in Washington einen von ihm konzipierten Siegesplan vor. Nach Medienberichten geht es um ein Papier aus 4 bis 5 Punkten, die sich weniger wie ein Plan als vielmehr wie eine weitere der regelmäßig von Kiew vorgelegten Listen mit Wünschen an die westlichen Partner lesen, unter anderem zur Lieferung spezifischer Waffen und einer Ausweitung der westlichen Finanzhilfen. Der Friedensplan Zelenskys heißt also, gebt uns noch mehr Waffen, noch mehr Geld. Wir schicken noch mehr junge Leute in den Tod. Gegen Russland. Ja, nicht verhandeln. Der Ausgang der US-Wahl könnte gewaltige Auswirkungen für den Kriegsverlauf haben. In der Ukraine gibt es Befürchtungen, dass die USA als wichtigster Unterstützer des Landes im Abwehrkampf gegen Russland weitgehend ausfallen könnte, falls Trump die Präsidentenwahl am 5. November gegen Harris gewinnt. Trump hat für den Fall eines Wahlsieges signalisiert, die Unterstützung für Kiew dramatisch zurückzufahren oder sogar ganz einzustellen. Es ist ein weiter Weg von Mai bis Dezember und die Tage fliehen. Im kühlen September, wenn der Herbst das Laub taucht in sein fahles Kleid, fürchtest du die Nacht und die Einsamkeit. Der Sand läuft zu schnell durch das Stundenglas. September, November, der Sand verweht im Wind. Noch sind wir hier. Barcelona Nachrichten in Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten für die Wochen vom 30. September bis zum 14. Oktober 2024 hier im Niemandsland. Handyverbot an katalanischen Schulen. Pünktlich zu Beginn des neuen Schuljahres werden in allen Schulen und auf allen Gymnasien in Katalonien während der Unterrichtszeit und Pausen in Klassenräumen, Fluren sowie auf dem Schulhof die Handys verboten. Wie Sie sich vorstellen können, hat das seinen Grund. Der Handyverbotserlass war bereits im Januar von der Generalitat, der Landesregierung in Katalonien, verabschiedet worden. Im vergangenen Schuljahr hatte das Departamento de Educación, das Landeserziehungsministerium, bereits entschieden, gegen den exzessiven Mobiltelefongebrauch an den Schulen vorzugehen. Auch Eltern und Elternverbände schlossen sich vielen Lehrkräften an, um den Gebrauch von Handys zu beschränken bzw. aus den Klassenräumen ganz zu verbannen. Katalonien hat sich nun den anderen autonomen Regionen in Spanien angeschlossen, die dieses Verbot bereits durchgesetzt haben, für Schüler der Cuarto de ESO. Grund: Der Handygebrauch hatte immer stärker negative Verhaltensweisen gefördert, wie Isolation, Cyberbullying, wie man das heute nennt, und Vereinsamung. Einhergehen soll die Mobiltelefontrockenheit mit Programmen zur Förderung des Beisammenseins auf den Schulhöfen und in den Klassen, wie Sport- und Kommunikationsprogramme. Natürlich löst das Verbot bei den bereits im Vorschulalter an Handygebrauch gewöhnten Kindern unterschiedliche Gefühle und Reaktionen aus. Viele erleiden Abstinenzsyndrome und Angstzustände sogar, weshalb an manchen Schulen der Erlass teilweise gelockert werden musste. Nicht zuletzt waren auch das schlechte Abschneiden spanischer Schülerinnen und Schüler beim letzten PISA-Test sowie die katastrophalen Noten in Mathematik, Rechtschreibung und Textverständnis Gründe für das Handyverbot. Hinzu kommt, dass Katalonien bei den schlechten Noten an der Spitze liegt. Natürlich sind auch überfüllte Klassenräume und Lehrermangel ein Grund des Schulversagens hier in Katalonien. Thema Wohnhölle Barcelona. Am Mittwoch, dem 18. September, gab es in Barcelona vor dem Sitz der Puigdemont-Partei Junts, den Rechtskatalanisten, eine große Protestkundgebung wegen der Mieterfeindlichkeit dieser Partei. Durchgeführt wurde die Demo vom Sindicat de Llogaters, dem Mietersyndikat. Grund: Junts hatte am Tag zuvor im Kongress in Madrid gegen das von der Regierung eingebrachte Gesetz zur Regulierung des Mietwohnraummarktes gestimmt und damit den Interessen der Mieter einen Fußtritt versetzt. Die Sprecherin der Mieterinteressensvertretung Carme Arcarazo beschuldigte die Independentista-Partei Junts, Tausende von Mietern in Katalonien und Barcelona aus ihren Wohnungen zu werfen. Obwohl Junts-Chef Turull vorher versprochen hatte, die Gesetzesinitiative zu unterstützen, stimmte man im letzten Moment dagegen. Es sei eine Schande und ein Verrat, so Frau Arcarazo. Miriam Nogueras, die Junts-Sprecherin im Parlament, lässt Mieter jetzt zwangsräumen, erklärte sie. Die Parteizentrale von Junts in der Calle Passatge Bofill war von starken Polizeikräften der Mossos d'Esquadra abgesperrt. Die Protestaktion dauerte 1,5 Stunden. Mit dabei waren Janet Sanz, Concejala von En Comun, und Laura Vega, das ist die Abgeordnete der Partei CUP. Kulturstadt Barcelona. Im Gran Teatre del Liceo von Barcelona, dem Opernhaus an der Ramblas, wurde die Saison 2024-25 mit einer Oper von Dmitri Schostakowitsch eröffnet. Am 25. September wurde Lady Macbeth von Minsk aufgeführt. Wobei der Clou ist, dass die Bühne eine Art Wasserflussbett ist. Aquatische Aufführung, titulierte die Presse. Barcelona, Hauptstadt des Verbrechens. Bei den diesjährigen Mercè-Feiern vom 21. bis 25. September, letzte Woche zu Ende gegangen, haben die Guardia Urbana Polizei und die Autonome Polizei Mossos d'Esquadra ihre Kräfte zum ersten Mal vereint, um besser gegen die Kriminalität vorgehen zu können, die naturgemäß bei Großereignissen mit internationalem Publikum ansteigt. Laut Präsident Ihr und Jaume Colboni, dem Bürgermeister, gehe es darum, die sogenannten Kleindelikte wie Straßenraub, Taschendiebstahl und Ähnliches einzudämmen und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger in der Stadt zu stärken. Schwerpunkte seien die Intensivtäter, die Messerstechereien und die sogenannten Narcopisos, das heißt von Drogendealern besetzte Wohnungen. Eine spezielle Einsatzgruppe von 120 Polizeibeamten, 60 Mossos, 60 Guardia Urbanas bildet hier das Hauptinstrument gegen die Kriminalität. Informationsaustausch, direkter Zugang zu Videoüberwachungskameras etc. werden hierdurch verbessert. Laut Aussagen der Consejera del Interior y Seguridad Pública, Frau Nuria Parlon, seien die Zahlen in der Verbrechensstatistik seit dem Sommer zurückgegangen. 6,8% weniger Delikte seien registriert worden. Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Armut in Katalonien. Die neue Landesregierung unter dem Sozialisten Francesc Illa wird sich nun auch mit dem zunehmenden Armutsproblem hier in Katalonien beschäftigen müssen, wobei hier die Schwerpunkte Sozialhilfegeld und Bedürftigenpflegehilfe sein werden. Als im Jahr 2017 im spanischen Parlament das Gesetz Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía, RGC oder AGC, auf Deutsch verabschiedet wurde, ist die Armut in Katalonien konstant gestiegen. Dazwischen lag der Prozess der Separatisten um Puigdemont, danach die Jahre der Pandemie und vier sogenannte Consejeros für Soziales, doch nichts ist besser geworden, im Gegenteil. 24,4% der Bevölkerung befindet sich im Armutsbereich, das heißt, lebt mit dem Risiko, weiter zu verarmen und ist von sozialer Ausgrenzung bedroht. Darunter befinden sich 442.300 Kinder und Heranwachsende. Dies geht aus der letzten Erhebung der IDESCAT, des katalanischen Statistischen Amtes, hervor. Hilfe bei Armut, Unterstützung von Risikogruppen, die von gesellschaftlichem Ausschluss bedroht sind, Wohnungsnot und Obdachlosigkeit, Bekämpfung der Kinderarmut, das sind die dringendsten Bereiche. Auch die Quote der sogenannten harten Armut, ein statistischer Gradmesser, hat sich in den letzten 10 Jahren um 2 Prozentpunkte verschlechtert und liegt jetzt bei 8,9. Francina Alsina, das ist die Präsidentin der Organisation Taula d'Entitats del Tercer Sector, erklärte, dass das Wichtigste langfristige Maßnahmen seien. Mit kurzfristigen Programmen kommt man hier nicht weiter. Die neue Consejera für Soziales und Inklusion, Monica Martinez Bravo, sollte nun endlich die Realisierung des sozialen Minimalgehalts Ingreso Minimo Vital, IMV, in die Wege leiten. Dieses Programm wurde von BSC und ERC speziell für die Amtsübernahme von Francesc Illa ausgehandelt und wird als Schlüsselelement für die Bekämpfung der Armut hier in der Stadt angesehen. Laut letzter Statistik erreichte dieses Hilfsgeld aber lediglich 12% der in Katalonien lebenden Bedürftigen unter der Armutsschwelle, die einen Anspruch auf dieses Geld haben. Die RGC, also das Mindestsozialgehalt, bekommen nur 25% derjenigen, denen es nach dem Gesetz zusteht. Barcelona, die Stadt und der Müll. Nach dem neuen Müllbeseitigungsvertrag werden in der Stadt Barcelona 35% aller Müllcontainer, die in den Straßen stehen, aus unbrennbarem Metall sein. Hiermit soll das Abbrennen von Müllcontainern in den Straßen in Zukunft verhindert werden. Dieser Containertyp wird nach und nach die Plastikcontainer ersetzen. Allein im Jahr 2023 hatte die Feuerwehr nur in Badalona 187 Einsätze wegen brennender Müllcontainer. Bei brennenden Fahrzeugen lag die Zahl bei 87 Einsätzen, wobei ein bis mehrere Autos brannten. Thema Ada Colau, die Ex-Bürgermeisterin von En Comú, hat verkündet, sich aus der Rathauspolitik zurückzuziehen. Am 14. September hat sie das gesagt auf einer Politveranstaltung im Nau Bostik. Die 50-jährige Ada Colau, die auf ihre Art Stadtgeschichte geschrieben hat, erklärte vor 500 Personen, dass sie mit Barcelona in Comú zurückkehren und man die Wahlen 2027 gewinnen wolle. Sie sagte allerdings nicht, ob sie selbst wieder als Spitzenkandidatin auftreten werde. 8 Jahre hatte Ada Colau die Politik hier in der Stadt Barcelona geprägt, etwa durch die international berühmt gewordenen Verkehrsberuhigungszonen Superillas, die Feminismuskonzepte, die Umweltschutzmaßnahmen und die Wohnungsbauprogramme für Sozialwohnungen. Mit einem Wort, eine progressive Politikerin. Colau erklärte, dass ihre Partei über all die Jahre Zielscheibe von Falschnachrichten und Desinformationskampagnen der Mächtigen gewesen sei. Die mächtigen Kreise hier in der Stadt wüssten, so Colau, dass wir wieder gewinnen können und deshalb hätten sie nicht aufgehört, ihre Kampagnen gegen ihre Partei en Comú zu praktizieren. Colau definierte ihre zukünftige Rolle in der Partei so. Sie wolle als Bindeglied zwischen en Comú und den anderen Linksparteien, besonders Podemos, fungieren. FC Barça Stadion, das als Spotify Camp Nou umbenannte und im Bau bzw. Wiederaufbau befindliche Stadion des FC Barça, soll laut Angaben des Vereins bis zum Jahresende fertiggestellt sein. Der Verein FC Barça hat die Erlaubnis erhalten, auch nachts am Stadionbau weiterarbeiten zu dürfen, was die Anwohner der Gegend von Les Corts um ihre Nachtruhe gebracht und zu Protesten verleitet hatte. Zahlreiche Skandale um die Subunternehmen und den Lohnbetrug hat es gegeben, wenig ist passiert. Mittlerweile ist die Metallstruktur, die auf den dritten Rängen aufgebaut ist, bereits sichtbar. Das Stadion wird zuerst mit 60% seiner Kapazität öffnen. Das werden ca. 64.000 Zuschauer sein. Dies wären die unteren und mittleren Ränge. Hinzu kommen 2.600 VIP-Plätze, das sind Very Important People, also die Reichen und Berühmten. 960 Millionen Euro hat der Umbau bzw. Neubau des Camp Nou bisher gekostet. Diese Summe wolle man schnell wieder reinholen, so der Vereinsvorstand. Im Inneren des Stadions wird rund um die Uhr 24 Stunden gearbeitet. Verkabelung, Malarbeiten und Einbauten sind jetzt an der Reihe. In den Zonen, an die keine Wohnhäuser angrenzen, darf auch des Nachts an den Außenteilen weitergebaut werden. Barcelona, Theaterstadt. Die Theater von Barcelona erreichten in der Saison 2023/24 einen historischen Rekord an Einnahmen, 92 Millionen Euro. Das am besten besuchte Schauspiel bzw. Spektakel war hier Nada es imposible, nichts ist unmöglich, des Zauberers El Mago Pop. 3.020.710 Zuschauerinnen und Zuschauer besuchten die Theater der Stadt in der vergangenen Saison, 8,24% mehr als im Vorjahr. Das sind immerhin über 230.000 Menschen. Auch dies sei ein historischer Rekord, laut dem katalanischen Theaterverband Associación de Empresas de Teatro de Catalunya, ADETCA, und dem Verband der öffentlichen Theater Barcelonas. Nach Genres aufgegliedert sieht das so aus. Dramatisches Theater auf Rang 1 mit 1,14 Millionen Zuschauern. Musiktheater dann mit 430.000, magisches Spektakel mit 216.985 Besuchern, Lyrik mit 192.251, Tanztheater mit 160.000 Besucherinnen und Besuchern, Musik mit über 100.000. 39% der aufgeführten Stücke waren auf Katalanisch, 30% auf Spanisch bzw. andere im Staat gesprochene Sprachen. 31% waren ausländische Sprachen wie Englisch, Portugiesisch, Französisch und viele andere mehr. Mit 316.410 Zuschauern lag das Victoria-Theater auf Rang 1 der Besucherzahlen, gefolgt vom Liceo mit 244.838, vom Coliseum mit 241.000 auf Platz 3, Tivoli Platz 4 mit 221.496 zahlenden Zuschauerinnen und Zuschauern. 3 Millionen Mal Applaus, oft minutenlang. Estáis escuchando Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Contrabanda FM, una radio libre en un mundo poco libre. Flick integriert sich. Am vergangenen 11. September konnte man den neuen Trainer des FC Barça, Hansi Flick, schon im Ehrenaufgebot des Clubs sehen, wie er zusammen mit dem Präsidenten Laporta und der Superfußballerin Alexia Putella ein Riesenblumengebinde am Denkmal von Rafael Casanova niederlegte. Hansi Flick fügt sich ein und durchtränkt sich mit katalanischer Kultur, kommentiert El Periódico de Catalunya mit leicht ironischem Unterton. Flick hatte bereits am Tag zuvor zu einem Essen im traditionellen Can Ferran-Restaurant eingeladen. dem gastronomischen Zuhause seines Vorgängers Pep Guardiola und Xavi. Flick sei ein Mann, der sich gut in die Stadt und das Land integriere, kommentierte Präsident Laporta vor der Presse. Flick habe sich gut eingefügt. Eine Hälfte seines Stabes hat er selber mitgebracht. Herrn Markus Sorg, Toni Tapalovic und Heiko Westermann. Die andere Hälfte stellen Leute aus dem FC Barça selbst. Alle sind medizinische und physische Betreuer. Drogenhauptstadt Barcelona. Die Narcos haben den Hafen von Barcelona seit einiger Zeit als Einfallstor für ihre Ware auserkoren, weil die Sicherheitsbestimmungen als lax gelten und die Nähe zu Frankreich attraktiv ist. Von 5 beschlagnahmten Drogencontainern im Jahr 2021, 8 im Jahr 2022, wurden im Jahr 2023 bereits 20 Container voller Drogen im Hafen der Katalanenmetropole beschlagnahmt. 4 Tonnen Kokain aus Paraguay, das ist ein Durchschleuseland, in Reissäcken versteckt, wurden im Juli von der UCO, das ist die Unidad Central de Operaciones der Guardia Civil, im Hafen entdeckt und beschlagnahmt. Und das ist alles überhaupt nicht einfach. Da kann man nur Stichproben machen, kleine Stichproben. Es gibt nämlich ein Labyrinth aus Containern. In diesem Labyrinth aus Containern, es sind 3.280.000 pro Jahr, ist Barcelona im Ranking der Häfen auf Nummer 9 in Europa gelandet. Allein die Masse an Containern erleichtert das Einschmuggeln der Drogen ungemein. Denn, wie gesagt, mehr als Zufallsstichproben können die Behörden hier nicht vornehmen. Speak English, Mister, speak English. Katalonien wird ein Programm zur Förderung des Erlernens der englischen Sprache in Gang setzen. Im jetzt beginnenden Schuljahr geht es los und ist nun neben den Sonderprogrammen für Mathematik, das ist nämlich auch übel aus, und Textverständnis das dritte Schulfach, das sich durch miserable Ergebnisse der Schülerleistungen ausgezeichnet hatte, wie es im letzten und vorletzten Jahr durch die groß angelegte europaweite PISA-Studie zum Vorschein kam. Beinahe die Hälfte aller Schüler hatten erhebliche Schwierigkeiten, selbst einfache Rechenoperationen und Texte zu verstehen. Die neue Consejera für Erziehung der Generalitat, Frau Esther Niubó, verkündete vergangene Woche, dass man neben dem schweren Erbe der vorherigen Landesregierungen der Mathematik- und Leseschwäche nun auch Englisch als Fremdsprache verbessern will. Der Plan heißt Schein, glänzen sollen die Schüler in Zukunft in der erlernten Fremdsprache. In einem ersten Schritt sollen kompetente Lehrkräfte ausgebildet werden. In 50 ausgewählten Schulen soll jetzt damit begonnen werden. Das Ganze ist langfristig angelegt und heißt Plan de Impulso y Mejora del Aprendizaje del Inglés y las Lenguas Extranjeras, also Plan zur Förderung und Erlernen des Englischen und anderer Fremdsprachen 2024 bis 2030, 6 Jahre lang. Hierbei stelle man in Rechnung, dass ca. 30% aller ESSO-Schüler auch außerhalb der Schulzeiten Englisch in Privatschulen weiterlernen. Katalanisches Labyrinth. Einen harten Schlag versetzte der oberste europäische Gerichtshof dem reisenden Independentista-Führer Carles Puigdemont mit seinem Zirkus, indem es ihm den Status des Europaabgeordneten, den er verlangt, nicht anerkennt. Dem Ex-Präsidenten und Justizflüchtling Puigdemont wurde 2019 bereits vom Europaparlament sein Status wegen mangelnder Bestätigung durch den spanischen Staat nicht anerkannt. Puigdemonts Anwälte klagten dagegen. Jetzt haben sie es erneut schriftlich von höherer Instanz. Radelstadt Barcelona. 90% der Radfahrer und Radfahrerinnen geben an, dass sie ihr Fahrziel nicht erreichen könnten, wenn sie ausschließlich auf gekennzeichneten Radfahrwegen fahren würden. Der Radfahrerverkehr hat in Barcelona seit dem vergangenen Jahr um 15% zugenommen. Der Verkehrsverein RAC fordert einen schnelleren Ausbau des Radfahrnetzes hier in der Stadt, sonst würden sich die bereits vorhandenen überfüllen. Noch ein paar Zahlen basierend auf einer Meinungsumfrage dieses selben Verkehrsvereins RAC. 57% der befragten Radfahrer wollen mit der gleichen Flexibilität behandelt werden wie Fußgänger. Das heißt, sie wollen überall mit ihrem Fahrrad herumfahren dürfen, auf Bürgersteigen, in kleinen Gassen und sich frei bewegen dürfen. 46% der Befragten geben zu, ohne Helm zu fahren. 48% ohne Licht am Abend. 687 Unfälle, an denen Radfahrer und Radfahrerinnen beteiligt waren, wurden 2023 in Barcelona registriert. 9,5% weniger als im Vorjahr. Barcelona, Stadt der Angst. Die Angst, auf der Straße und anderswo in der Stadt überfallen, ausgeraubt, bestohlen oder zusammengeschlagen zu werden, ist laut der letzten Umfrage Encuesta de Servicios Municipales, die vom Rathaus periodisch durchgeführt wird, die Sorge Nummer 1 auf der Liste der Probleme der Einwohner hier dieser Stadt Barcelona. An zweiter Stelle kommt die Wohnraumsorge bzw. der immer schwerere Zugang zu bezahlbarem Wohnraum und als Nummer 3 bleibt die mangelnde Sauberkeit. In den vorderen Rängen, wie immer. Das Ranking der Bürgersorgen wurde am Mittwoch, dem 26. September, von Frau Laia Bonet, der Primer Tendiente de Alcaldía, der Presse bekannt gegeben. Man werde sich den Problemen mit allen Mitteln stellen, besonders dem der öffentlichen Sicherheit. Intensivtäterkriminalität, Messerstechereien und die Narcopisos genannten Drogenverkaufsstützpunkte in besetzten Wohnungen und Häusern seien die Schwerpunkte hier. Ähnlich wie in anderen europäischen Ländern gibt es seit einiger Zeit sogenannte Messerkontrollen. An bestimmten gefahrensensiblen Orten, wie es so schön heißt, finden Personenkontrollen statt. Die Menschen werden nach Hieb- und Stichwaffen durchsucht. Zonen sind hier Ciudad Bella, Sants Montjuïc und Sant Martí. Plätze vor Diskotheken, Bahnhöfe oder das Umfeld von Kneipen. Die Polizeioperationen werden von Mossos und Guardia Urbana Polizisten gemeinsam durchgeführt. Polizei und Medien vermelden seit einiger Zeit schon verstärkte Messerangriffe und Aggressionen, bei denen zunehmend Messer eingesetzt werden. So, und jetzt sind wir durch mit unseren Barcelona-Nachrichten. Die letzte Nachricht heißt Katzen und Hunde statt Kinder. Eine schleichende Metamorphose hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten in Barcelona stattgefunden. Zwar hat die Stadt im Jahr 2023 2,8% Einwohner hinzugewonnen, es sind jetzt 1,7 Millionen, aber es wurden im Jahr 2023 ebenfalls nur 11.000 Kinder in Barcelona geboren. Die niedrigste Geburtenrate seit 1900, ausgenommen die Jahre des Bürgerkrieges. Nur in einem von 5 Haushalten in Barcelona lebt noch ein Kind, das unter 18 Jahren ist. 1981 machten Kinder und Jugendliche unter 18 21,3% der Gesamtbevölkerung aus. Der Anteil alter Menschen über 65 betrug damals 13,3%. Heute ist die Situation umgekehrt. 12,2% Minderjährige stehen 21,2% alten Menschen gegenüber. Dass es mehr Katzen und Hunde als Kinder gibt, ist eine subjektive Wahrnehmung von Frau Milagros Pérez Oliva, die am 12. September in El País einen Artikel, einen zum Teil auch ein bisschen ironischen Artikel zum Thema veröffentlicht hat. Und das war's für heute. Ich verabschiede mich von allen Hörerinnen und Hörern. In der nächsten Sendung wird es wieder ordentlich Kino geben, das verspreche ich. Machen Sie es gut, haben Sie einen wunderschönen Herbstanfang und bleiben Sie gesund, munter und trotz alledem optimistisch. Und weiter hier Radio hören auf Kontrabande 91.4 FM und Niemandsland im Podcast unter www.niemandsland.kontrabande.org. Tschüss, agur, adeu. Und schau. Schalte mein Gehirn ein Klick, öffne die Augen, weil ich schief, Fokus negativ, blicke konfus umher. Tür, ein Pfeifen in der Lunge, ein mieser Geschmack auf der Zunge. Junge, Junge, in meinem wirren Hirn, Wurzeln, Gedanken durcheinander und es schwirren. Erinnerungen Stück für Stück, zurück in mein Gedächtnis. Fetzen der Vergangenheit, das Vermächtnis der letzten Nacht erwacht und mir wird langsam aber sicher klar, als ich mich umsah, was vorher einmal trübe war, sehe Liebende und dort welche, die streiten sich, treffe mich mit Boris und Renz und die begleiten mich auf meiner Reise ins eigene Ich, sich selbst dort zu finden, um dann wieder zu verschwinden. Wir drei sind hierbei Zuschauer im Theater unseres Lebens, sehen uns selbst auf der Bühne, stehen vergebens, versuchen wir uns selber anzusprechen, doch auf sich selbst zu hören ist eine unserer Schwächen. Brechen auf und ergebnislos ab, dann ziehen wir weiter wie im Bann. Voran kann mich umorientieren, neu erkennen, wir fangen an zu rennen. Denn wenn wir uns selber schon nicht kennenlernen, dann wenigstens die Welt erhalten Antworten auf Fragen, die keiner von uns stellt. Saludo para los oyentes de Niemandsland. Gracias, nos vemos. Gracias y hasta pronto.